Stadt. Geschäfte ruhen sich aus, Menschen pausieren hinter Spitzenvorhängen. Tiere, die sich nicht verstecken, sind die Säufer und Spieler. Sie ertränken Ideale, Frauen und Männer, Ehen und Kinder. Das Ende des Scheinwerferlichtes. Wir sind kein Wahrzeichen. Die Landschaften blühen hinter Milchglasscheiben. Die letzte Bastion, die Inseln der Einsamen. Die Eckkneipen und ihre zähen Wirte und Wirtin. Herzen liegen auf der Zunge. Ein Erdbeben der Emotionen. Scheitern für das Niveau der anderen. Ich wohnte Abbey Road hinter Paschmann und Thomas in Graceland, gegenüber vom Fortuna-Eck. Es ist alles wie immer in Herne. Angst vor Selbstmord hat hier niemand.